نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يوم تاريخ صفر بشون دولج Och det är Mahmoud Baita Bidni Ta'ala med det klärom från Sohul As-Salam. Present by Hadith 1247. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الحديث رواه مسلم. إن الله كتب الإحسان أي أوجب الإحسان في كل شيء، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهو فعل الحسن وهو ضد القبيح، فيتناول الحسن شرعا، الحسن شرعا والحسن عرفا. فلذلك إذا نحن نتكلم عن باب الأطعمة وباب ذبح الحيوان أو الصيد، فإذا ذبح الإنسان فليذبح وليحسن في الذبح حتى ما يعذب الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني كلما أحد السكين وذبح بشكل أفضل كان ذلك أريح لي الذبيحة. ففي هذا بارك الله فيكم كذلك الأمر بالإحسان حتى لذبيحة الحيوان. بارك الله فيكم. حديث 1247 شداد ابن أوس رضي الله عليه زاكته دي قزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته الله سبحانه وتعالى hat Gütigkeit geschrieben, das wird verpflichtend gemacht. Allen Dingen. Wenn ihr tötet, dann sollt ihr gut töten. Und wenn ihr schlachtet, dann sollt ihr auch die Schlachtung gütig oder gut vornehmen. Und einer von euch sollte die Klinge scharf machen und er soll das Schlachtopfer erleichtern. Das wird das Schlachten so machen, dass es Erleichterung für Schlachtopfer ist. Das Hadith ist bei Muslim. Das geht darum, barakallahu fikum, in dieser Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gütigkeit befohlen hat, subhanahu wa ta'ala. Dass man gütig in allen Themen sein muss, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah befiehlt Gerechtigkeit und Gütigkeit. Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in allen Themen, in allen Themen, in allen Bereichen musste man gütig sein. Und natürlich, wir reden über Jagd, über Schlachten und Schächten von Tieren. Und wenn man ein Tier schlachtet, dann sollte man das mit einem Messer vornehmen. Und dieses Messer soll scharf genug sein, damit das Tier nicht leidet. Das wird eines Tieres ist nicht jung. Und da sollte man so schnell das machen und natürlich mit Erleichterung für dieses Tier. Weil wenn man das schwer für das Tier macht, dann wird das Tier leiden. Das geht darum hier, dass man barakallahu fikum auch verpflichtet ist, beim Schlachten gut zu machen. Und wenn man das nicht kann oder nicht weiß, dann sollte man das anderen überlassen. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. الحديث دليل على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه بعد زكاتها فهو حلال، ولكن المسألة إذا خرج الجنين ميتا أو إذا خرج حيا، فماذا يفعل بهذا الجنين؟ يعني جنين خرج وكان حي، فماذا يفعل به؟ والجنين خرج ميتا أصلا. قال العلماء اختلفوا في هذه القضية، جماهير بل روى بعضهم الإجماع على أنه إذا خرج الجنين ميتا فزكاة أمه زكاة له، فيؤكل الجنين لحم الجنين يعني، وما يعتبر ميتا لأنه زكاة، إلا أبو حنيفة فعنده قول آخر. أما إذا خرج الجنين حيا فقالوا أنه يذكى مرة أخرى، يعني يذبح مرة أخرى، وهناك من قال من أهل العلم أنه ما يحتاج أن يذبح مرة أخرى، ولكن طبعا إذا كان حي كيف سيؤكل؟ فواضح سيذبح مرة أخرى. يعني مثلا إنسان ذبح غنمة وهذه الغنمة حامل، فلما يذبحها بعد ما يعني يفتح بطنها يخرج جنين، هذا الجنين إذا مات بعد ذبحها فيؤكل لأن زكاته زكاة لأمه. أما الأحاديث التي جاءت بأنه أنه لا يعني ليس زكاة لأمه ولا بد أن يكون حيا ولا غير ذلك ويعتبر ميتا، هذه الأحاديث بارك الله فيكم لا تثبت، لا تثبت، لكن يبقى الأمر على أصله. إذا ذكيت الأم فخرج الجنين ميتا فيؤكل، أما إذا خرج حيا فيستأنف ذبحه إذا كان في مجال، أما إذا ما كان في مجال فلا بأس. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه زاكته دست بخفيت صلى الله عليه وسلم زاكته شهتن eines Fohlens ist das Schächten für seine Mutter. Das heißt, das Schächten für ein Tier, für ein Tierstute, würde ich sagen. Wenn das Tier geschächtet wird und dann die Mutter war trächtig, war tragend, sozusagen, dann ist das, wenn auch das Fohlen rauskommt und das ist tot, dann ist das Schächten für die Mutter Schächten automatisch auch für das Kind. Jetzt wenn wir allgemein sprechen, hier Kind und Mutter, damit man das auch nur versteht, weil wir hier nicht wörtlich übersetzen wollen, aber so ist das, so ist die Überlieferung. Das heißt, das Hadith bei Imam Ahmed und bei Ibn Hibban. Das heißt, in anderen Wörtern, angenommen, du willst ein Schaf schlachten und das Schaf trägt in ihrem Bauch. Wenn das Schaf geschächtet wird und man macht auf und dann kommt noch ein, sage ich jetzt, ein kleines Tier drin in dem Bauch der Mutter, dann, wenn das Tier auch tot ist, dann kann man dieses Fleisch essen, weil man die Mutter des Tieres geschächtet hat oder geschlachtet hat. Die meisten Gelehrten sagen das, außer einer Aussage von Abu Hanifa, und Abu Hanifa hat eine Überlieferung genommen, die schwach ist. Und deshalb hat er gesagt, nein, das geht nicht. Aber eigentlich, barakallahu fikum, es gibt überhaupt keinen Beweis, dass man sagt, nein, du darfst nicht dieses Fleisch essen. Wenn aber das Tier geschlachtet wird und das Kleintier, was im Bauch der Mutter war, rauskommt und das ist am Leben, wenn das schächten kannst, dann bitte. Wenn das nicht schächten kannst, dann kannst du davon essen, weil hier der Prophet sagte, klar, das wird, wenn so das Tier, das sozusagen Tiermutter schlachtest, dann ist Tierkind erlaubt, wenn das auch in Gebärmutter der Mutter stirbt. Allah Ta'ala ala wa ala. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم يأكل الحديث أخرجه الدارقطني وهو ضعيف ولذلك بارك الله فيكم كذلك حديث ذبيحة المسلم حلال أذكر اسم الله عليها أم لم يذكر أم لم يذكر عفوا فهذا كذلك ضعيف والحديث ضعيف ما تكلم عنه بارك الله فيكم 1942 ist eine Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu alayhi diese Überlieferung ist schwach und schwache Hadithe kann man nicht als Beweis nehmen diese Überlieferung ist schwach das ist sinngemäß nicht übersetzt ist es genug für einen Muslim seinen Namen, dass er Muslim ist oder seine Bezeichnung Muslim. Und wenn er vergessen hat, beim Schlachten Bismillah zu sagen, dann soll er Bismillah sagen und essen. Und in einer anderen Überlieferung, jedes Schächten eines Muslims ist erlaubt, ob er Allahs Namen erwähnt hat oder nicht beim Schlachten. Diese beiden Überlieferungen sind schwache Überlieferungen. Und schwache Überlieferung kann man nicht als Beweis nehmen. Du kannst es nicht als Beweis nehmen in der Religion. Sowieso, barakallahu fikum, es ist klar, dass ein Muslim verpflichtet ist, beim Schlachten den Namen Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen. Du musst den Namen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, wenn du schlachtest. Wenn du vergessen hast, ist was anderes. Aber hier, die Überlieferung ist total dagegen. Sagt, egal, ob du sagst oder nicht sagst, das ist dir erlaubt. Und das ist nicht der Fall. Wenn man absichtlich kein Bismillah sagt, dann darf man davon nicht essen. Allah Ta'ala ala wa ala. Babu al-Adahi. Al-Adahi jam'u Udhiya. بضم الهمزة ويجوز كسرها يعني أضحية أو إضحية اثنينهم صحيح كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيها وبها سمي اليوم يوم الأضحى الأضحية والإضحية والتضحية كلها واحد الأضحية تطلق على الذبيحة واشتق هذا الاسم من اليوم وهو يوم الأضحى ذلك سميت أضحية أو إضحية عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ولأبي عوانة أو عوانة في صحيحه ثمينين وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر صفاحهما أي جانبهما يعني كان يضع الكبش على طرفه ويضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله عليه يثبته ويذبح النبي صلى الله عليه وسلم وعند الذبح يقول بسم الله أكبر الأملح هو الأبيض الخالص وقيل الذي يخالط بياضه شيء من السواد وقيل الذي فيه حمرة وقيل فيه بياض وسواد والأقرن هو الذي له قرنان أقول لهم بارك الله فيكم، الكلام الكثير في قضية أن الأقرن والأبيض والأسود هذا ما فيه مسألة شرعية في حد ذاتها، إنما هو وصف خبر، يعني هو إخبار. أما المسألة الشرعية أو الخبر الإنشاء، يعني الإنشاء هو اللي له حكم شرعي، فهو في قضية بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين ويسمي ويكبر صلى الله عليه وسلم، يقول بسم الله الله أكبر، وهذا هو المهم، وهذا هو المهم. أما كون الكبش له قرنان أو قرن أو إلى غير ذلك فهذا لا علاقة له بالقضية الشرعية، يعني لا علاقة له بالمسألة الشرعية نفسها في قضية الأضحية. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذبح مثل هذا، وفي حديث عائشة يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، وكان في رأسه سواد وكان في بطنه سواد وكان في رجليه سواد، فهذا ما كما ذكرت بارك الله فيكم ما له علاقة بالمسألة الشرعية نفسها، هذا فقط إخبار. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هذين الكبشين، ذبح هذين الكبشين. وفي رواية مسلم من حديث عائشة أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال اشحذي المدية، يعني السكين، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمتي محمد. فيجوز الواحد أن يذبح عن غيره، وذبيحته أضحيته عن نفسه هي عن بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم تقبل محمد وآل محمد وأمتي محمد. بارك الله فيكم. باب الأضاحي. الأضاحي is plural von أضحية، und das ist das Schlachtopfer. Schlachtopfer, das bedeutet, was die Leute schlachten zum Opfer, Opferfest. Das Schlachten, das Tier, was die Leute zum Tag des Festes schlachten, da sagt man Opferschlachten oder Schlachtopfer, und das ist so Schlachtopferfest. Das kommt auch von diesem, von, sage ich, Al-Udhiyya kommt von Al-Adha. Al-Adha ist der Tag. Und Al-Udhiyya ist das Schächten oder das Schlachten, was man an diesem Tag schlachtet. Anas ibn Malik, Allah alayhi, erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Bocke oder Lämmer geschlachtet hat. Sie waren fett und sie haben zwei Hörner und sie waren sozusagen weiß oder weiß und ein bisschen schwarz, farbenmäßig. Weiß und ein bisschen schwarz, weiß, ein bisschen rot. Auf jeden Fall, und der Prophet sagte Bismillah und er hat auch Allahu Akbar gesagt. Und er hat die Tiere auf ihre Flanke getan oder auf der Seite. Und er hat seinen Fuß, der hat das Tier mit seinem Fuß befestigt, sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Und in einer anderen Überlieferung, sie waren auch teuer oder viel Fleisch haben sie gehabt. Und in einer anderen Überlieferung bei Muslim, er sagte Bismillah, Allahu Akbar. Das heißt, das geht darum, wenn man schlachtet zum Opferfest, dann sollte man etwas nehmen, was viel Fleisch hat. Und hier diese, und da sagt man dabei beim Schlachten Bismillah, Allahu Akbar. Hier, Barakallahu Fikum, die Beschreibung, wie diese Tiere aussahen, dass sie Hörner gehabt haben und die Farbe und sowas, hat nicht mit der religiösen Verpflichtungen oder mit den religiösen Aufforderungen zu tun. Das ist nur Beschreibung des Tieres. Das Tier war so. Aber das hat nicht jetzt, das heißt nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, ich muss unbedingt ein Tier schlachten, dieses Tier soll weiße Farbe haben. Das braucht man nicht, da sagt man, ja, hier steht das im Hadith. Das geht nicht darum, ob das Tier jetzt schwarz ist oder weiß ist. Es geht darum, dass das Tier viel Fleisch haben sollte, gesund sein sollte und beim Schlachten, man sagt, Bismillah, Allahu Akbar. Das geht darum in dieser Saison. Damit das klarer wird, Muslim hat überliefert über Aisha radhiyallahu anha, der Prophet s.a.w. hat einen Bock oder Lamm befohlen bezüglich Opferschlacht. Das hat schwarze Füße, schwarzen Bauch und er hat zwischen den Augen auch schwarz, das wird im Gesicht, schwarze Flecke. Damit der Prophet das zu Opfer schlachtet. Und er sagte, schleife das Messer. Dann hat er das Messer genommen und er hat das Tier auf den Boden getan, auf der Seite. Und dann hat der Prophet das geschlachtet. Und dabei sagte er, im Namen Allahs, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa Ali Muhammad wa Ummati Muhammad, O Allah, akzeptiere oder nehme von Mohammed, von seiner Familie und von seiner Nation an. O Allah, nimm von Mohammed, seiner Familie und seiner Nation an. Das geht hier nochmal darum, dass Aisha hier erzählt hat, dass das Tier war, das hat schwarze Flecke an seinem Bauch, an seinen Füßen und an seinem Gesicht. Aber das heißt nicht, dass wir sowas suchen. Hauptsächlich ein Schlachtopfer sollte gesund sein, und sollte, wenn das groß ist und viel Fleisch hat, es besser dann, weil man etwas davon verteilen wird. Und da sollte man Bismillah, Allahu Akbar sagen. Und in dieser Überlieferung gibt es auch den Beweis, du kannst jemanden beauftragen, dass er für dich schlachtet. Du musst nicht unbedingt selber das machen. Du kannst jemanden auch beauftragen. Und Abi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad wa ibn Majah wa sahahu al-Hakim wa rajjaha al-a'immatu ghayrahu waqfa. الحديث صحيح وهو صحيح الجامع وفيه بارك الله فيكم وجوب الأضحية على من كان له سعة ولكن ما معنى الحديث من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أي لا فائدة من الصلاة في الصلاة مع ترك هذا الواجب هذا الذي قاله أهل العلم واستدلوا بقوله تعالى فصل لربك وانحر واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أو بحديث مخنف ابن سليم مرفوعا على أهل كل بيت في كل عام أضحية وآذان اللذان دلا على الوجوب وهو قول أبي حنيفة طبعا على الذي عنده سعة أما الذي ما عنده سعة هذا ليس واجب عليه والأئمة ضعفوا مثل هذه الأحاديث ضعفوا الحديث قالوا هذا موقوف والثاني ضعفوه كذلك وهو حسن طبعا الحديث على كل أهل بيت في كل عام أضحية فضعفوا فذلك الأئمة لما قالوا فقال من التابعين قالوا إذا الأضحية سنة مؤكدة مع أنه الأحاديث إذا صحت أصبح الأمر للوجوب واستدلوا الذين قالوا سنة مؤكدة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. قالوا أراد أراد. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالإرادة، وربط الأمر بالإرادة هو في عدم الوجوب، ولكن بارك الله فيكم هنا من أراد أن يضحي أي من نوى الأضحية لأن عنده سعة وجبت عليه فنواها أنه عنده سعة، فلهذا إذا دخلت عليه ذي الحجة، دخل عليه هلال ذي الحجة، ما يأخذ من ظفره من شعره ولا بشره يعني ظفر حتى يضحي. لذلك بارك الله فيكم الصحيح أن الأضحية واجبة، الأضحية واجبة على المستطيع، على المستطيع. أما إذا ما كان مستطيعا فليست واجبة عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. ودليل الوجوب كذلك الحديث الذي بعده عن جندب ابن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. الحديث عند البخاري ومسلم. طب إذا كانت سنة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم ذبحوا؟ فإذا كانت سنة ما يقول هم يذبحوا مكانها، ليش قال هم يذبحوا مكانها؟ هذا الدليل كذلك على الوجوب، ولكن الحديث كذلك دليل على وقت الأضحية، وأن وقت الأضحية هو بعد صلاة، بعد صلاة العيد وليس قبل صلاة العيد. واختلف أهل العلم إلى متى يمتد الوقت، والصحيح أنه إلى عصر آخر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح، يعني إلى عصر، إلى مغرب يعني غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق يستطيع الإنسان أن يذبح، ويبدأ من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد. لذلك بارك الله فيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله أي بعد الصلاة. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه بليفة لذا قزمت الله صلى الله عليه وسلم زاكت ذي مشتان ديس سوشلختن ذي مشتان ديس سوشلختن und es schlachtet nicht, das wird zum Fest, zum Opferfest, dann sollte er unser Gebet meiden, sollte zum Gebet nicht kommen. Das heißt, es war Imam Ahmed und Majah. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn du imstande bist, wenn du ein Schaf oder ein Lamm kaufen kannst und schlachten kannst und du machst das nicht, dann kommst du nicht zum Gebet. So versteht man die Überlieferung. Was versteht man darunter? Das bedeutet, Pflicht, das Eidgebet, das Gebet von dem Festgebet ist Pflicht. Und weil du nicht geschlachtet hast und du kannst schlachten und du willst nicht schlachten, dann brauchst du auch nicht zum Gebet nicht zu kommen. Das heißt nicht, dass man nicht zum Gebet geht, aber unter einer Bedingung, dass du imstande bist, du hast Geld zum Beispiel und du kannst schlachten und du willst nicht schlachten aber, dann heißt das, wo ist dein Lohn, wo bleibt dein Lohn? Und die Gelehrten haben diese Überlieferung genommen als Beweis, dass Schlachtopfer für das Fest, wenn du imstande bist, Pflicht ist. Die haben noch einen Beweis geholt und zwar vom Koran: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ بَيْتَ zu Allah subhanahu wa ta'ala und schächte, schlachte in Surat al-Kawthar. Und noch eine Überlieferung, der Prophet sagte: Jede Familie ist verpflichtet, jedes Jahr ein Schlachtopfer zu bringen. Das heißt, jede Familie, für die Familie eine Person schlachtet. Manche oder meisten Gelehrten haben gesagt, diese beiden Überlieferungen, die sind nicht authentisch. Die sind authentisch, aber die anderen Gelehrten haben gesagt, nein. Deshalb haben sie gesagt, das Schlachtopfer zum Fest ist eine empfehlenswerte Handlung, die klar ist. Aber sie haben gesagt, wir können nicht sagen Pflicht. Und sie haben einige Überlieferungen geholt, die schwach sind, aber eine ist authentisch, und zwar der Prophet ﷺ sagte, wenn die ersten Tage von Dhul-Hijjah, also von dem 12. Monat, eintreffen und einer von euch will schlachten, der darf nicht von seinen Haaren etwas wegnehmen oder von Nägeln. Also du darfst die Nägel nicht mehr schneiden oder die Haare nicht schneiden. Wenn der Hijjah anfängt, wenn der 12. Monat anfängt und du hast dich entschieden, dass du schlachtest. Wir sagen die Gelehrten wie Asch-Schafi'i, der sagte, der Prophet sagte, wer will. Der hat nicht gesagt, du musst. Und deshalb sagen die Gelehrten, wenn der Prophet sagt, wer will, dann hat er das beliebig gemacht. Das heißt, der hat dir die Wahl gegeben. Und der hat das mit deinem Willen verbunden. Aber Barakallahu fikum, hier kann man das anders erklären. Und sagen, ja, du hast dich entschieden, dass du schlachtest, weil das Pflicht für dich ist. Du bist imstande zu schlachten. Wenn du das machen wirst, dann darfst du von deinen Haaren und von deinen Nägeln dich wegnehmen, wenn der Hijjah anfängt. Deshalb da bleibt man dabei, dass man sagt, ja, man muss eigentlich schächten und schlachten, Opfer schlachten, wenn man imstande ist. Bitte, wenn man imstande ist. Und noch dazu als Beweis, dass es Pflicht ist, Jundub ibn Sufyan sagte, ich habe das Opferfest mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gebetet. Als dann er das Gebet zu Ende geführt hat, er hat angeschaut, er hat Schafe gesehen, die geschlachtet worden waren. Dann sagte er, wer vor dem Gebet, wer vor dem Festgebet geschlachtet hat, sollte ein Schaf nochmal schlachten. Und wer noch nicht geschlachtet hat, der sollte schlachten im Namen Allahs. Das hatte ich bei Bukhari Muslim. Pass auf. Wenn du vor dem Gebet, vor dem Festgebet schlachtest, dann solltest du nach dem Gebet nochmal schlachten. Weil was vor dem Gebet war, das ist sozusagen ein Almosen. Ein Schlachten, was nicht mit dem Fest verbunden ist. Und weil der Prophet ﷺ gesagt hat, sollst du nach dem Gebet nochmal schlachten. Wäre das empfehlenswert? Wieso sagt der Prophet ﷺ nochmal schlachten? Ja, weil das wäre das empfehlenswert, sowieso, da hat man davor geschlachtet. Er hat gesagt, nein, danach nochmal schlachten. Deshalb, das ist ein Beweis eigentlich, dass man verpflichtet ist, wenn man imstande ist, wenn man imstande, was bedeutet imstande? Du hast Geld, es gibt Tiere, dass du schlachten kannst, es gibt einen Platz, dass du schlachten kannst und so weiter. Aber überlege dir zum Beispiel, es gibt Überflutung, du kannst nicht raus, du findest kein Tier, dann hier, du bist nicht verpflichtet, du hast kein Geld und so weiter, da bist du nicht verpflichtet. Aber wenn du imstande bist, das heißt, es gibt Geld, du findest Schaf, es gibt jemand für dich, der schlachtet und so weiter, dann bist du verpflichtet. Wann ist die Zeit vom Schlachten? Das ist nach dem Festgebet. Bitte nach dem Festgebet. Bis wann? Die Gelehrten haben hier große Diskussionen. Und es gibt viele Aussagen. Wann? Manche sagen bis 10. Dhul-Hijjah. Manche sagen bis 5. Manche sagen bis 3. und so weiter. Eigentlich, der Prophet sagte, die 3 Tage nach dem Festgebet sind auch Schlachttage. Das wäre der Festgebet, das ist am 10. von Dhul Hijjah. 10. von Dhul Hijjah. Und dann 11., 12., 13. Ich habe gesagt 3., 13. meinte ich, Entschuldigung. 13. In diesen Tagen schlachtet man. Danach ist vorbei eigentlich. Danach ist vorbei. Das wird 10. ist Schlachtopfertag. Und dann 11., 12., 13. Diese 3 Tage nennt man Ayyam al-Tashriq. Woher kommt Tashriq? Tashriq kommt, dass die Leute das Fleisch draußen gelassen haben, dass es hart wird, damit sie das mitnehmen können. Und dies nennt man Tashriq al-Lahm. Und von hier kommt Ayyam al-Tashriq. Diese 3 Tage und der Tag. Das wird bis Sonnenuntergang von dem letzten Tag vom 13. Da sollte man schlachten, wenn man schlachten will, weil man imstande ist. Das ist Barakallahu fikum bis hier. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شيخ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لازم يكون يعني مو أعمى. إيه هلا حياتي هذا. حياتي. لازم ما يكون أعوار، ما يكون أعراج، ما يكون كذا. مثل ذلك أنا قلت جزنت. جزنت يا أخي. جزنت. شيخ بلانجيت das Opfer festlegen Tage. Ein Tag und dann die 3 zusätzlichen Tage. Weil manche haben 4 Tage frei, deswegen. Ja, die 3 Tage auch sind fest, weil der Prophet sagt, die Tage von Tashriq, die sind auch Festtage für uns. Okay. Aber normalerweise der Tag des Festes ist nur 1 und nicht mehr. Wie heißt dieser Monat nochmal, wo das Opferfest ist? Dhul Hijjah. Kannst du das buchstabieren bitte? D-H. Das Lomo. U. L. H. I. D. J A H Dhul Hijjah. Sheikh, dann hat jemand Prophet hat er irgendwo in der Sunna gibt es Beweise dafür, dass er mal für einen Tag die Absicht mit dem Mund geäußert hat, wenn er eine Nier hatte? Nein. Na? Außer die Gelehrten, dass sie gesagt haben bezüglich Umrah und Hajj. Da kann man. Als er gesagt hat, Labbaik Allahumma Umrah oder Labbaik Allahumma Hajj. Aber eigentlich, das ist kein Äußerung der Absicht. Aber manche Gelehrten sagen, nur bei dieser Sache. Und beim Schächten, in dem er gesagt hat, das ist von Muhammad und für die Familie von Muhammad und so, hat das auch keine Absicht eigentlich. Bei was? Das jetzt noch ein bisschen verstanden. Bitte. Das letzte bei Familie oder was? Der Prophet, als er geschlachtet hat, der hat gesagt, das ist von Mohammed, seiner Familie und seiner Nation. Aber Absicht sagt man im Islam nirgends. Also wenn du Absicht hast, dann deine Absicht ist im Herzen. Ich hatte mal gelesen als Widerlegung, dass manche machen es ja vor dem Gebet. Die Widerlegung war, dass er es beim Schächten und bei der Hajj gemacht hat. Aber ich habe jetzt, als ich den Hadith gerade vorgetragen habe, habe ich jetzt so eine Absichtsäußerung gesucht, aber ich habe jetzt keine verstanden. Ich dachte, dass es vielleicht, dass es da vielleicht noch eine Überlieferung oder so gibt, wo er vielleicht die Absicht richtig äußert. Aber salam. Was ist ein schwacher Hadith? Wie kennt man das? Was ist schwach, was ist gut? Bitte? Wie erkennt man einen schwachen Hadith? Wie erkennt man einen schwachen Hadith? MashaAllah. Eins machen Hadith erkennt man anhand bestimmter Merkmale. Wir haben im Islam drei Arten von Hadithen. Ein Hadith heißt Sahih, das wird authentisch stark, heißt das. Und ein Hadith ist Hassan. Und das ist auch, da kann man das nehmen, alaikum salam. Und ein Hadith heißt Schwach. Wenn ein Hadith Merkmale von Sahih und Hassan nicht hat, dann ist dieses Hadith schwach. Und da sind so viele, sage ich jetzt, Arten, wie man ein schwaches Hadith einstuft. Zum Beispiel, ein schwaches Hadith ist, wenn wir eine Person in der Überlieferungskette nicht kennen. Mit Munkar und Maudu-Hadith. Das ist was anderes. Munkar, das hat mit den schwachen Hadithen zu tun. Al-Munkar ist, dass ein Überlieferer, der schwach ist, die Überlieferer, die vertrauenswürdig sind, widerspricht. Deshalb nennt man dieses Hadith Munkar. Ach so. Zum Beispiel überlege dir, eine Person, die ist schwach, selber. Wenn eine in der Überlieferungskette vorkommt, dann sagen wir sowieso, diese Überlieferung ist schwach. Dieser widerspricht vertrauenswürdigen Gelehrten. Und der sagt etwas, nur er. Angenommen, eine Überlieferung wird von 5 große, vertrauenswürdige Überlieferer überliefert. Und dann kommt eine Person, die schwach ist, und der widerspricht sie, die 5. Und noch, der bringt etwas, der sagt das nur er. Deshalb nennt man diese so eine Art Munkar. Maudur ist eine Überlieferung, in dem das erfunden, in der ein Lügner dabei ist. Oder eine Person, die bekannt ist, dass er Hadithe erfindet. Überlieferungen erfindet. Deshalb nennt man das Maudur. Oder etwas, was keine Überlieferungskette hat. Oder etwas, was mindestens zum Beispiel ein Lügner in der Überlieferungskette ist. Zwei Fragen habe ich noch. Jetzt habe ich es vergessen. Aber mit dieser Gütigkeit zum Beispiel, wenn man jetzt im Krieg ist, ne, und man hat richtigen Feind, der gar nicht an Islam glaubt. Das hat jetzt erstmal auch gütig. Das Thema ist hier, das geht um Schlachten von Tieren. Also Gütigkeit. Gütigkeit ist in allen Themen in unserer Religion, in allen. Komplett. Wie du betest, wie du fastest, wie du spendest, wie du mit den Leuten umgehst. Alles muss gut sein, muss das Beste sein. Aleikum salam. Also auch im Krieg sozusagen fest. Bitte? Sogar im Krieg auch in einer Kommission. In allen Bereichen der Religion. 100%. Sheikh, mir ist aufgefallen, dass Imam Hanifa öfters schwache Hadith benutzt hat. Das zum Beispiel das mit dem Blut, wenn das aus dem Körper, dann ist der Voodoo weg und sowas. Ich frage mich, wie das sein kann, wenn er war doch Tabi'in oder nicht? Er war doch quasi von den 4 großen Gelehrten der Ahl Sunna, von den 4 großen Imamen, war er quasi mit Imam Malik zusammen quasi am nächsten an der Quelle oder nicht? Abu Hanifa hat bestimmte Überlieferungen nicht bekommen, weil erstmal Abu Hanifa lebte nicht in der Nähe von Medina zum Beispiel. Zweitens, in seiner Zeit dann gab es wenige, die Sunna geschrieben haben. Drittens, der hat viel Qiyas gemacht, Abu Hanifa. Analogieschluss. Und wenn ein Gelehrter die Hadithe nicht bekommt, dann war er verpflichtet, sozusagen sich anzustrengen, um ein Urteil zu geben. Mhm. Und deshalb war das bei ihm der Fall. Weil Abu Hanifa und die anderen Gelehrten, die haben eine Regel, dass sie eher eine schwache Überlieferung nehmen als ihre eigene Meinung. So, okay. Ja. Dann noch letzte Frage zu erfundenen Hadithen. Dieser eine Hadith mit Adam a.s., wo er in dem Bittgebet den Namen von dem Propheten erwähnt, sallallahu alaihi wa sallam. Ich weiß ja, dass das eine Bida ist, aber manche sagen, dass das Schirk ist. Und ich verstehe nicht, warum das Schirk sein soll, wenn man direkt zu Allah bittet. Du betest, du sagst, okay, mach das für ihn und ihn. Aber meines Wissens haben sie dazu auch mal Schirk gesagt, oder? Moment. Wenn du von einer Person verlangst und du machst Bittgebet an die Person, dann ist es Schirk. Aber wenn du, wenn du Allah bittest und du nimmst diese Person sozusagen als nicht Vermittler auch, sondern als Grund oder Anlass, damit Allah von dir nimmt, das ist eine Bid'ah, weil wir sowas nicht kennen. Zum Beispiel du sagst, Bijahan Nabi. Jahan Nabi ist bei Allah groß, das stimmt, die Position vom Propheten. Aber keiner hat dieses Bittgebet gemacht. Deshalb man sagt, das ist Bid'ah. Und man nimmt, da sagt man dir hier, wir nehmen den Propheten nicht als Vermittler. Sagen wir, wir nehmen das als sozusagen als Grund oder als Anlass oder als Mittel. Deshalb, das ist Bid'ah. Aber die andere Sache, wenn du sagst, oh Prophet, direkt, du verlangst vom Propheten, das ist klar. Dann ist es Schirk, verstehst du? Oder du nimmst das als Vermittler, wie die Diener, die Götzendiener von Mekka. Die haben diese Götzen als Vermittler genommen. Die haben die direkt angebetet. Ich hatte halt nur nicht verstanden, warum das Schirk ist, also wenn man sagt, Allah vergib mir für den und den, für sein und sein Recht. Ja, das ist die Sache. Wenn man, kann das sein, dass Imam Hanifa das als Schirk bezeichnet hat? Ja, ja. Ja, ne? Kleiner Schirk. Ja, sowieso das kleine Schirk und das kann zu großen Schirk führen. Aber wie ich dir schon erzählt habe, du sollst die verstehen, was meinen diese Leute da. Wenn sie meinen, dass die Person selber das machen kann, dann ist es Schirk. Aber wenn sie meinen, nein, wir wissen, dass Allah alles macht. Und weil diese Leute nur gut sind, wir nehmen sie als Mittel. Damit Allah unser Bittgebet an ihn annimmt. Dann ist das Bid'ah. Also, wenn Sie aber glauben würden, dass Sie da mit rein funktionieren, ist das kleiner oder großer Schritt? Ja, wie ich dir schon gesagt habe, wenn Sie meinen, dass derjenige dieselbe Kraft oder die Macht hat wie Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mit Gebet annimmt oder dass er Ihnen hilft und so, dann ist das Schritt. Kleiner oder großer Schritt, das Schritt ist das Schlimmste. Ich habe noch eine Frage, weil du gesagt hast, vor dem Schlachten soll man ja immer Bismillah sagen, ne? Ah? Und Allahu Akbar. Das heißt sozusagen, ich kann mir auch kein Rindfleisch von irgendwelchen deutschen Läden holen. Ich kann nur. Wenn ich jetzt zu einem deutschen Laden gehe, kann ich mir da kein Fleisch kaufen oder überhaupt kein Essen. Weil da wurde ja nicht der Name Allahs darüber ausgesprochen. Nochmal? Wenn ich in einen deutschen Laden gehe, ja, da kann man ja davon ausgehen, dass sie nicht Bismillah und Allahu Akbar sagen. Ja. Dann heißt das, kann ich mir dort kein Essen holen? Oder? Sowieso im deutschen Laden kannst du nicht Fleisch kaufen. Aber andere Sachen schon, nur kein Fleisch oder? Nur Fleisch. Und Sachen, die von Tier wahrscheinlich kommen, Milch oder so auch nicht, oder? Doch, Milch kannst du kaufen, kein Problem. Also nur kein Fleisch? Nur Fleisch nicht. Okay. Ja. Dankeschön. Bitte schön. Alaikum Salam. Ja, die Brüder und Schwestern im Internet, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir treffen uns morgen, inshallah, ab ungefähr 20:20 Uhr zum Koranunterricht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.